Erster, du sollst einen Altar aus Akazienholz bauen, auf dem Räucherwerk verbrannt wird. Zweiter, er soll quadratisch sein, etwa eine Elle lang und breit, und zwei Ellen hoch, seine Hörner sollen ein Teil des Altars sein. Dritter, du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, sowohl seine Oberfläche als auch seine Seiten und Hörner, und einen goldenen Kranz ringsherum anbringen. Vierter, unterhalb des Kranzes sollst du an zwei Ecken auf jeder Seite zwei goldene Ringe befestigen, damit man Stangen hindurchstecken und den Altar tragen kann. Fünfter, die Stangen sollst du ebenfalls aus Akazienholz machen und mit Gold überziehen. Sechster, du sollst den Altar vor den Vorhang stellen, der vor der Bundeslade mit den Gesetzestafeln hängt, und zwar vor die Deckplatte, wo ich dir begegnen werde. Siebter, Aaron soll auf diesem Altar wohlriechendes Räucherwerk verbrennen, und zwar jeden Morgen, wenn er die Lampen vorbereitet. Achter, auch am Abend, wenn er die Lampen anzündet, soll Aaron Räucherwerk verbrennen, dies ist ein regelmäßiges Opfer vor dem Herrn für alle Generationen. Neunter, ihr dürft auf diesem Altar kein fremdes Räucherwerk, keine Brandopfer, Speisopfer oder Trankopfer darbringen. Zehnter, einmal im Jahr soll Aaron an den Hörnern des Altars ein Sühneopfer darbringen, indem er das Blut des Sündopfers verwendet, dies soll für alle Generationen geschehen, denn der Altar ist dem Herrn sehr heilig. Elfter, der Herr sprach zu Mose, 12. Wenn du die Israeliten zählst, soll jeder Mann, der gezählt wird, dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit keine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. 13. Jeder, der gezählt wird, soll einen halben Schekel nach dem heiligen Gewicht geben, wobei ein Schekel 20 Gera entspricht, dieser halbe Schekel ist eine Gabe für den Herrn. 14. Jedermann ab 20 Jahren, der gezählt wird, soll diese Gabe für den Herrn entrichten. 15. Die Reichen sollen nicht mehr und die Armen nicht weniger als einen halben Schekel geben, wenn sie diese Gabe für den Herrn entrichten, um ihr Leben zu schützen. 16. Du sollst dieses Sühngeld von den Israeliten einsammeln und es für den Dienst im Zelt der Begegnung verwenden, damit der Herr sich an die Israeliten erinnert und ihr Leben geschützt wird. 17. Der Herr sprach zu Mose, mache ein Becken aus Bronze mit einem passenden Gestell, das zum Waschen dient. 18. Stelle es zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und fülle Wasser hinein. 19. Aaron und seine Söhne sollen sich darin die Hände und Füße waschen. 20. Wenn sie das Zelt der Begegnung betreten oder zum Altar gehen, um den Heiligendienst zu tun und dem Herrn Brandopfer darzubringen, sollen sie sich waschen, damit sie nicht sterben. 21. Sie sollen ihre Hände und Füße waschen, damit sie nicht sterben, dies ist eine ewige Regel für Aaron und seine Nachkommen für alle Generationen. 22. Der Herr sprach zu Mose, 23. Besorge dir die besten wohlriechenden Gewürze, 500 Schekel flüssigen Balsam, 250 Schekel wohlriechenden Zimt und 250 Schekel wohlriechenden Kalmus. 24. Dazu 500 Schekel Kassia nach dem heiligen Gewicht und ein Hin Olivenöl. 25. Daraus sollst du ein heiliges Salböl herstellen, eine duftende Mischung, wie ein Salbenmischer sie macht, es soll ein heiliges Salböl sein. 26. Damit sollst du das Zelt der Begegnung und die Bundeslade salben. 27. Auch den Tisch mit all seinen Geräten, den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar. 28. Außerdem den Brandopferaltar mit all seinen Geräten und das Waschbecken mit seinem Gestell. 29. Du sollst diese Gegenstände weihen, damit sie sehr heilig werden, jeder, der sie berührt, wird ebenfalls heilig. 30. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie so weihen, damit sie mir als Priester dienen können. 31. Sage den Israeliten, dieses Salböl soll für euch in allen Generationen als mir heilig gelten. 32. Es darf nicht auf den Körper eines gewöhnlichen Menschen gegossen werden, und ihr dürft kein Öl mit derselben Mischung für euch selbst herstellen, es ist heilig und soll euch als heilig gelten. 33. Wenn jemand ein solches Öl mischt oder es einem Fremden gibt, soll er aus seinem Volk ausgeschlossen werden. 34. Der Herr befahl Mose, besorge dir wohlriechende Gewürze, Stakte, Räucherklaue und Galbanum, sowie reinen Weihrauch, alles zu gleichen Teilen. 35. Daraus sollst du Räucherwerk herstellen, eine duftende Mischung, wie ein Salbenmischer sie macht, mit Salz vermischt, rein und für den heiligen Gebrauch bestimmt. 36. Du sollst einen Teil davon zu feinem Pulver zerreiben und es im Zelt der Begegnung vor die Gesetzestafeln legen, wo ich dir begegnen werde, es soll euch sehr heilig sein. 37. Ihr dürft für euch selbst kein Räucherwerk mit derselben Mischung herstellen, die du zubereiten sollst, es soll dir als etwas dem Herrn Geheiligtes gelten. 38. Wenn jemand ein solches Räucherwerk herstellt, um seinen Duft zu genießen, soll er aus seinem Volk ausgeschlossen werden.